Diejenigen, gegen die sich das Wort deines Herrn bewahrheitet hat, glauben nicht. Die Ernstem, nis dein bis nan das mta teletian zu dir.